Washington Square von Henry James. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts praktizierte in New York ein Arzt, dessen Geschäft blühte und der in außergewöhnlichem Maße das Ansehen genoss, das man in den Vereinigten Staaten schon immer hervorragenden Angehörigen der medizinischen Zunft geschenkt hat. Mit 27 Jahren hatte er Catherine Harrington geheiratet. Eine Liebesheirat mit einem höchst reizvollen Mädchen, die ihm zu all ihrem Charme auch noch eine erstklassige Mitgift einbrachte. Sein erster Sohn indes starb mit 3 Jahren. 2 Jahre später schenkte seine Frau einem zweiten Kind das Leben. Dass es ein Mädchen war, enttäuschte ihn. Aber das war nicht das Schlimmste, denn eine Woche nach der Geburt zeigte die junge Mutter alarmierende Symptome. Und noch ehe eine Woche verstrichen war, wurde Dr. Austin Sloper Witwe. Es blieb ihm sein kleines Mädchen, das er Catherine nannte, wie ihre Mutter. Und er beschloss, das Beste aus ihr zu machen. Lavinia, versuche aus Catherine eine kluge Frau zu machen. Ich möchte, dass sie eine kluge Frau wird. Mein lieber Bruder, denkst du, es ist besser, klug zu sein als gut? Gut? Wofür? Man ist für nichts gut, wenn man nicht klug ist. Mrs. Lavinia Pennyman, die Schwester von Dr. Sloper, sah keinen Grund, dieser Feststellung zu widersprechen. Sie hatte einen armen Geistlichen geheiratet, der von kränklicher Konstitution und blumiger Beredsamkeit war und sie schließlich im Alter von 33 Jahren als Witwe, ohne Kinder, ohne Vermögen, zurückließ. Dr. Sloper hatte ihr eine Heimstatt unter seinem eigenen Dach angeboten, damit das Kind nicht ohne Frau im Hause aufwachsen musste. Natürlich wünsche ich, dass Catherine gut wird, aber sie wird nicht weniger rechtschaffen sein, wenn sie kein Dummkopf ist. Ich befürchte nicht, dass sie böse wird. Sie ist so gut wie gutes Brot, wie die Franzosen sagen. Aber in 6 Jahren möchte ich sie nicht vergleichen müssen mit einem guten Brot. Befürchtest du, dass sie langweilig wird? Mein lieber Bruder, ich bin es, die für die Butter sorgt. Du brauchst also nichts zu befürchten. Mrs. Pennyman war eine große, hagere, ziemlich verwelkte Frau mit gutherzigem Wesen und einem hohen Grad an Wohlerzogenheit. Sie war romantisch, sie war sentimental und sie hatte eine Passion für kleine Geheimnisse und Heimlichkeiten. Sie ist ein gesundes, gut gewachsenes Kind. Und sie ist nicht hässlich. Sie hat nicht die Spur der Schönheit ihrer Mutter. Sie hat lediglich einen reizlosen, sanften Gesichtsausdruck. Und obwohl sie eine Erbin ist, hat noch niemand daran gedacht, sie für eine Schönheit zu halten. Catherine hatte kein Verlangen zu glänzen. Und bei gesellschaftlichen Ereignissen, sie war inzwischen 18 Jahre, führte sie ein Mauerblümchen-Dasein. Sie war schüchtern. Unangenehm, bedrückend schüchtern. Manchmal rief sie den Eindruck von Stumpfheit hervor. Ihre Gesundheit ist glücklicherweise ausgezeichnet, Austin. Sie hat eine reine, frische Haut. Sie hat großes Interesse an Kleidung und zieht sich sorgfältig an. Man muss sie deswegen nicht für geistreich halten. Ich finde, sie übertreibt es manchmal. Dr. Sloper hegte eine tiefe Abneigung gegen Vulgarität. Dies galt auch für seine Umgebung. Das Ideal an Ruhe und Zurückgezogenheit war 1835 am Washington Square zu finden. Dort baute er sich ein stattliches, neuzeitliches Haus mit weit ausladender Fassade, einem großen Balkon vor den Fenstern des Salons und einer Flucht weißer Marmorstufen, die zu einem gleichfalls mit weißem Marmor eingefassten Portal emporführten. Um die Ecke lag der erlauchtere Bereich der Fifth Avenue. In dieser Gegend, die vielen Menschen in New York als die reizvollste erschien, wuchs Catherine Sloper auf. Wie heißt noch mal Marians Bräutigam, Catherine? Arthur Townsend, glaube ich. Catherine saß neben ihrer Tante Lavinia und betrachtete verstohlen die Gäste der Verlobungsfeier ihrer Cousine Marian. Und wer ist der gut aussehende junge Mann da neben Marian? Weiß nicht. Marion steuerte direkt auf Catherine und Tante Lavinia zu und stellte den hochgewachsenen Mann vor als jemanden, der den dringenden Wunsch hatte, die Bekanntschaft Catherines zu machen. Und als einen Vetter von Arthur Townsend, ihrem Verlobten. Sehr erfreut. Catherine war ganz fasziniert von dem Anblick des jungen Mannes, der bemerkenswert gut aussah. Beim Vorstellen war Catherine immer aufgeregt. Aber diesmal hatte sie seinen Namen verstanden und sogar behalten. Morris. Was für eine reizende Gesellschaft. Was für eine interessante Familie. Welch hübsches Mädchen ihre Cousine ist. Welch großartiges Kleid sie tragen. Würden Sie mir die Ehre geben, mit Ihnen zu tanzen? Es schien Catherine angebracht, dass er redete. Auch beim Tanzen sprach sie kein Wort und sah ihn nur an und dachte, er ist wirklich wunderschön. Macht es Sie schwindelig? Ja. Nun gut, dann setzen wir uns ruhig hin und plaudern. Der junge Mann bestritt die gesamte Unterhaltung. Catherine lehnte sich zurück, die Augen auf ihn gerichtet, lächelte und hielt ihn für ungemein klug. Er hatte Gesichtszüge wie junge Männer auf Bildern. Mein Vetter wollte mich der Familie seiner Braut vorstellen. In New York bin ich vollkommen fremd. Ich bin zwar hier geboren, aber viele Jahre nicht mehr hier gewesen. Ich habe mich in der Welt herumgetrieben und in weit entfernten Ländern gelebt. Erst vor ein paar Wochen bin ich zurückgekehrt. In dieser Art mochte vielleicht ein junger Mann in einem Schauspiel sprechen, auf der Bühne. Catherine hatte noch nie jemanden so reden hören. Und sie sang seinen Worten noch nach, als er sich schon lange verabschiedet hatte. Ist denn das die Möglichkeit, dass diese prunkvolle Erscheinung mein Kind ist? Du siehst verschwenderisch aus, luxuriös, kostspielig, als hättest du 80.000 im Jahr. Und? Unterhältst du dich gut? Ich bin ziemlich müde. Wer war denn der junge Mann, der dir den Hof gemacht hat, Levin? Oh, das hat nicht mir gegolten. Es galt Catherine. Er sprach mit mir über sie. Tante Lavinia. Er sieht sehr gut aus. Er ist sehr klug. Er drückt sich sehr, sehr geschickt aus. Er ist also verliebt in dieses prachtvolle Geschöpf? Oh, Vater. Das weiß ich nicht. Aber er hat ihr Kleid bewundert. Du siehst, er denkt, du hast 80.000 im Jahr. Ich glaube nicht, dass er an so etwas denkt. Dazu ist er viel zu fein. Er muss ungeheuer fein sein, wenn er an so etwas nicht denkt. Das ist er durchaus. Wie ist denn der Name des Herrn? Catherine, Liebe, wie war denn der Name des Herrn? Für die Dauer einer Minute hätte man eine Stecknadel fallen hören können, wenn nicht das Rumpeln des Wagens gewesen wäre. Ich weiß nicht, Tante Lavinia. Und ihr Vater, bei all seiner Ironie, glaubte ihr. Morris Townsend kam in das Haus am Washington Square mit seinem Vetter Arthur, um seinen Besuch zwangloser erscheinen zu lassen. Er hatte ihn sogar Catherine anvertraut, um mit Tante Lavinia allein und vertraulich zu sprechen. All dies verwirrte Catherine völlig. Und du meinst, er will mir den Hof machen, Tante Lavinia? Bestimmt nicht mir, mein Fräulein. Du musst sehr charmant zu ihm sein. Ich verstehe dich nicht. Er kennt mich ja gar nicht. Oh doch, besser als du denkst. Ich habe ihm alles über dich erzählt. Oh, Tante Lavinia. Er ist für uns ja völlig fremd. Meine liebe Catherine, du weißt sehr wohl, dass du ihn bewunderst. Dass dieser urplötzlich aufgetauchte, strahlende Fremdling diese Art von Interesse an ihr hatte, konnte nur eine Erfindung von Tante Lavinia sein, von der jedermann wusste, dass sie eine Frau von üppig wuchernder Einbildungskraft war. Als eine halbe Stunde später Dr. Sloper nach Hause kam, sprach Lavinia ihn gleich auf diesen Besuch an. Es ist zu schade, dass du ihn verpasst hast, Austin. Mr. Morris Townsend war hier. Und wer in aller Welt ist Morris Townsend? Na, der Herr von der Verlobungsfeier bei Elizabeth, der von Catherine so beeindruckt war. Sein Name ist also Morris Townsend. Und er ist gekommen, um dir einen Heiratsantrag zu machen, Catherine? Oh, Vater. Ich hoffe, er tut das nicht ohne deine Zustimmung. Immerhin, meine Liebe, scheint er die deine zu haben. Wenn er das nächste Mal kommt, solltest du mich lieber rufen. Es könnte sein, dass er mich sprechen möchte. Morris Townsend kam etwa 5 Tage danach wieder, aber Dr. Sloper war nicht zu Hause. Was sind denn Ihre Vorlieben, Miss Sloper? Erzählen Sie mir doch von sich. Zeichnen Sie mir eine kleine Skizze. Mr. Townsend hatte sich in den größten Sessel gesetzt, räkelte sich, besah sich ausgiebig das Zimmer und alles, was es enthielt, ebenso wie Catherine, die er unverhohlen betrachtete. Ich hege eine geheime Leidenschaft für das Theater, aber ich habe nur unzureichend Gelegenheit, sie zu pflegen. Für Literatur habe ich nicht so viel übrig. Ach ja, Bücher. Ich bin für das Natürliche. Das ist der Grund, weshalb ich Sie so gern habe. Sie sind natürlich. Ich liebe sehr die Opernmusik, besonders Bellini und Donizetti. Und ich spiele etwas Klavier. Ah, Musik bereitet mir das größte Vergnügen. Ich singe selbst ein wenig. Ich werde es Ihnen einmal vorführen. Nicht heute, aber ein anderes Mal. Catherine hörte nur ein anderes Mal. Und das klang höchst erfreulich nach einer Fortsetzung der Begegnungen. Und als ihr Vater das Haus betrat, verkündete sie ihm fast heftig den Besuch von Morris Townsend. Nun hat er dir heute einen Heiratsantrag gemacht, meine Liebe. Vielleicht tut das ja beim nächsten Mal. Der Doktor war niemals übereifrig, ungeduldig oder nervös. Aber es schien ihm ratsam, gründliche Erkundigungen über Mr. Morris Townsend einzuholen und er beschloss, zuerst seine Schwester Elizabeth Ormond aufzusuchen. Lavinia war bereits da. Sie ist furchtbar aufgeregt. Ich sollte dir nicht verraten, dass sie mich über Mr. Townsend ausgefragt hat. Immer möchte sie alles verheimlichen. Aber was hast du denn zu ihr gesagt? Dasselbe, was ich auch dir sage. Dass ich nur sehr wenig von ihm weiß. Und was ist das Wenige? Morris Townsend ist ein entfernter Verwandter meines zukünftigen Schwiegersohns Arthur. Von dessen Mutter weiß ich, dass Morris zu der weniger bedeutenden Linie der Familie gehört und ein abenteuerliches Leben geführt haben soll. Aber ich kenne seine Schwester ein wenig, Mrs. Montgomery. Sie ist Witwe mit einem kleinen Vermögen. Sie wohnt mit ihren 5 Kindern in der Second Street. Was sagt Mrs. Montgomery über ihn? Dass er Talente hat, durch die er sich hervortun könnte. Nur ist er faul, was? Was ist davon Beruf? Er hat keinen. Er sieht sich nach etwas um. Ich glaube, er war früher bei der Marine. Früher einmal? Wie alt ist er? Ich nehme an, er ist um die 30. Ich glaube, Arthur hat mir erzählt, dass er ein kleines Vermögen geerbt und sich im Ausland amüsiert hat. Er ist nach Amerika zurückgekommen, um ein ernsthaftes Leben zu beginnen. Demnach ist es ihm ernst mit Catherine? Ich sehe nicht ein, warum du skeptisch sein solltest. Mir scheint, du bist Catherine nie gerecht geworden. Du musst bedenken, dass sie Aussicht auf 30.000 im Jahr hat. Wenigstens du weißt sie zu schätzen. Ich meine nicht, dass das ihr einziger Vorzug ist. Aber sehr viele junge Männer denken so. Du hast ihr gegenüber immer so kleine Anspielungen gemacht, als ob sie nicht zu verheiraten sei. Wie viele Bewerber hat Catherine mit all ihren Aussichten denn gehabt? Catherine ist kein Mädchen, das nicht verheiratet werden kann, aber die jungen Männer von New York bevorzugen hübsche, lebhafte Mädchen wie deine, Elizabeth. Catherine ist weder hübsch noch lebhaft, sie ist völlig unattraktiv. Catherine hat ihren eigenen Stil. Sie wirkt einfach älter auf junge Männer, als sie ist. Warte nur, bis ein intelligenter Mann um die 40 kommt. Er wird entzückt sein von ihr. Dann ist Mr. Townsend also nicht alt genug? Seine Motive sind womöglich untadelig? Lavinia zweifelt jedenfalls nicht daran. Welche Mittel stehen ihm gegenwärtig für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung. Er wohnt, wie gesagt, bei seiner Schwester. Eine Witwe mit 5 Kindern. Meinst du, er lebt auf ihre Kosten? Dr. Sloper beschloss, Morris Townsend zum Essen einzuladen, zusammen mit ein paar anderen Gästen. Der junge Mann bewegte sich zwanglos und zeigte sich als hervorragender Weinkenner. Der Doktor beobachtete ihn aufmerksam und bewunderte sein weltkluges, selbstsicheres Plaudern, wie locker er seine Zigarre paffte und sich sein Glas nachfüllte. Aber er war kein Gentleman. Er hatte das in einer Minute durchschaut. Er war ein Kick. Er mag mich nicht. Er mag mich ganz und gar nicht. Wer mag sie nicht? Ihr Vater. Ein außergewöhnlicher Mann. Vielleicht irren Sie sich. Fragen Sie ihn doch. Sie werden schon sehen. Ich möchte ihn lieber nicht fragen, wenn die Gefahr besteht, dass er das sagt, was Sie denken. Es würde Ihnen gar kein Vergnügen machen, ihm zu widersprechen? Ich widerspreche ihm niemals. Das ist gut. Aber nicht das, was ich gerne von Ihnen gehört hätte. Ich hätte Sie lieber sagen hören, wenn mein Vater keine gute Meinung von Ihnen hat, was macht das schon? Auch Tante Lavinia beunruhigte es, wie der Doktor Morris Townsend musterte. Und als ich eine Gelegenheit fand, sprach sie ihn an. Ich hege für Mr. Townsend großes Interesse. Das will ich nicht verhehlen. Und was macht ihn so interessant? Sein gutes Aussehen? Seine Missgeschicke, Austin. Möchtest du mir einige von Mr. Townsends Missgeschicken nennen? Na ja, er war abenteuerlustig. Er gibt es frank und frei zu. Doch er hat auch dafür bezahlt. Und das hat ihn arm gemacht? Er hat falsche Freunde gehabt. Ja, aber er hat auch gute. Seine Schwester und ein halbes Dutzend Neffen und Nichten. Naja, seine Schwester ist keine sehr vorteilhafte Person. Ich hoffe, er macht sie nicht schlecht vor dir, denn ich habe erfahren, dass er hier auf der Tasche liegt. Er liegt ihr auf der Tasche? Er sieht sich ganz ernsthaft nach einer Stellung um. Er hofft, jeden Tag eine zu finden. Genau. Er sieht sich hier danach um, dort drüben, im vorderen Salon. Die Stelle des Gemahls einer willensschwachen Frau mit Vermögen würde ihm ausgezeichnet passen. Mein lieber Austin, wenn du Catherine für eine willensschwache Frau hältst, bist du gewaltig im Irrtum. Die Familie vom Washington Square hatte die feststehende Gepflogenheit, den Sonntagabend bei den Almonds zu verbringen. Ebenso Morris Townsend. Und Dr. Sloper sah, wie er sich im Handumdrehen auf ein kleines Sofa neben Catherine setzte. Sie saß regungslos da, mit niedergeschlagenen Augen. Starrte hoch errötet auf ihren geöffneten Fächer und machte sich klein. Dr. Sloper ging auf die beiden zu und entführte Morris auf den Balkon. Wie ich höre, sehen Sie sich nach einer Stellung um, Mr. Townsend. Was würden Sie denn am liebsten tun? Sie meinen, wofür ich mich am besten eigne? Für sehr wenig, fürchte ich. Ich habe nichts als meinen starken rechten Arm, wie es in den Melodramen heißt. Es gibt viele Möglichkeiten für einen klugen Kopf. Nur sollte er sich seine Beschäftigung mit Bedacht wählen. Oh ja, mit Bedacht. Nun ja, früher war ich unbedacht, aber darüber bin ich hinaus, glaube ich. Haben Sie etwa die Absicht, mir etwas Günstiges vorzuschlagen? Ich habe keinen bestimmten Vorschlag. Aber hätten Sie zum Beispiel etwas dagegen, New York zu verlassen? In die Ferne zu ziehen? Ich fürchte, dazu bin ich nicht in der Lage. Ich habe eine Schwester. Eine Witwe, von der ich lange getrennt war und der ich fast alles bedeute. Sie ist ziemlich auf mich angewiesen, verstehen Sie? Ja. Familiensinn ist sehr angebracht. Besonders, da sie mehrere kleine Kinder hat. Ach, meine kleinen Neffen und Nichten. Das ist genau der springende Punkt. Ich helfe bei ihrer Erziehung. Ich bin eine Art Amateurhauslehrer. Ich gebe ihnen Unterricht. Sehr schön, wie gesagt, aber es ist doch kein Beruf. Es wird mir wohl kein Vermögen bringen. Sie dürfen nicht zu sehr auf ein Vermögen aus sein. Aber ich versichere Ihnen, dass ich an Sie denken will. Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Wollen Sie sich morgen irgendwo mit mir treffen? Ich habe Ihnen etwas Besonderes zu sagen. Etwas ganz Besonderes. Mit Ihnen treffen? Können Sie nicht zu uns nach Hause kommen? Ich kann Ihr Haus nicht mehr betreten. Oh, Mr. Townsend. Ich kann es nicht. Aus Selbstachtung. Ihr Vater hat mich beleidigt. Beleidigt? Er hat sich über meine Armut lustig gemacht. Sie haben ihn gewiss missverstanden. Vielleicht bin ich zu stolz, zu empfindlich. Aber möchten Sie mich denn anders haben? Ich weiß nicht, was er denkt. Ich bin überzeugt, er meint es gut. Sie dürfen nicht so stolz sein. Ich will nur auf Sie stolz sein. Wollen Sie mich am Nachmittag auf dem Platz treffen? Es ist ganz ruhig dort. Niemand braucht uns zu sehen. Sie machen sich über mich lustig, wenn Sie so etwas sagen. Mein liebes Mädchen. Sie wissen genau, wie wenig an mir ist, worauf man stolz sein könnte. Ich bin hässlich und einfältig. Ich bin nicht einmal... Sie sind was nicht? Ich bin nicht einmal mutig. Sie müssen zu mir nach Haus kommen. Morris fuhr sich mit der Hand durchs Haar und warf einen Blick auf den langen, schmalen Spiegel, der den Raum zwischen zwei Fenstern im Salon des Washington Square schmückte. Ich danke dir, dass du hergekommen bist. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen unser Vorgehen festlegen. Wir müssen unsere Pflicht tun. Wir müssen mit meinem Vater sprechen. Ich werde es heute Abend tun, du musst es morgen tun. Im Allgemeinen tut das der junge Mann. Der glückliche Liebhaber. Frauen haben mehr Takt. Sie sind ausgleichender, sie können besser überzeugen. Du wirst deine ganze Überzeugungskraft brauchen. Aber schließlich bist du ja unwiderstehlich. Bitte, sag sowas nicht. Und versprich mir, dass du morgen, wenn du mit meinem Vater redest, ganz höflich und respektvoll bist. Es wird zwar nicht viel nützen, aber ich werde es natürlich versuchen. Ich würde dich lieber mühelos bekommen, als um dich zu kämpfen. Sprich nicht von kämpfen. Wir werden nicht kämpfen. Wir müssen darauf gefasst sein. Besonders du. Weißt du, was dir dein Vater als erstes sagen wird? Nein. Morris, sag es mir bitte. Er wird dir sagen, ich sei gewinnsüchtig. Gewinnsüchtig? Das ist ein großspuriges Wort, aber es bedeutet etwas Unwürdiges. Es bedeutet, dass ich hinter deinem Geld her bin. Oh nein. Ich werde ganz einfach sagen, dass er sich irrt. Ich werde ihn überzeugen. Aber ich bin froh, dass wir reich sein werden. Nein. Es ist ein Missgeschick. Gerade daher werden unsere Schwierigkeiten kommen. Morris, bist du dir ganz sicher, dass du mich liebst? Meine Liebe, kannst du daran zweifeln? Ich weiß es erst seit 5 Tagen, aber jetzt kommt es mir vor, als könnte ich ohne das nicht mehr auskommen. Du wirst nie in die Lage geraten, das versuchen zu müssen. Auch du musst mir etwas sagen. Du musst mir sagen, dass du mir auch dann noch treu bleibst, falls dein Vater absolut gegen mich ist, falls er unsere Heirat vollkommen verbietet. Ach, Morris. Sie legte ihre Hand in die seine, erhielt sie eine Zeit lang und küsste sie. Catherine hörte ihren Vater in sein Arbeitszimmer gehen, als er nach Hause kam. Obgleich ihr das Herz heftig schlug, saß sie fast eine halbe Stunde lang still da. Dann ging sie und klopfte an seine Tür. Ich habe dir etwas zu sagen, Vater. Es wird mir eine große Freude sein, es zu hören, meine Liebe. Der Doktor wartete und sah seine Tochter an, während sie lange schweigend ins Feuer starrte. Er war entschlossen, sehr milde zu sein. Ich habe mich verlobt. Du tust gut daran, mir das mitzuteilen. Und wer ist der Glückliche? Mr. Morris Townsend. Wann wurde denn dieses Arrangement getroffen? Heute Nachmittag. Vor 2 Stunden. Ist es ernsthaft? Völlig ernsthaft, Vater. Ihr seid sehr schnell vorgegangen. Ja. Ich glaube schon. Und du hast Mr. Townsend sehr gern? Natürlich habe ich ihn sehr gern. Sonst würde ich ihn doch nicht heiraten wollen. Es tut mir leid, dir weh zu tun, aber das Verlöbnis gefällt mir nicht. Du hättest mich zu Rate ziehen sollen, bevor du das abgemacht hast. Ich hatte Angst, du könntest Mr. Townsend nicht mögen. Du hast völlig recht. Ich mag ihn nicht. Lieber Vater, du kennst ihn nicht. Aber du kennst das Übrige nicht. Das Übrige? Ich weiß, was du meinst. Du glaubst, er sei gewinnsüchtig. Ganz richtig. Wie sehr Mr. Townsend auch deine persönlichen Vorzüge schätzen mag, dein Geld schätzt er noch mehr. Was wir von ihm wissen, ist, dass er ein ausgelassenes Leben geführt und dabei sein eigenes Vermögen durchgebracht hat. Er wird auch dein Vermögen durchbringen. Sein Vermögen? Sein Vermögen, das er aufgebraucht hat, war sehr klein. Umso mehr ein Grund, es nicht zu verschleudern. Catherine, du hältst mich doch nicht für grausam. Ich glaube, ich weiß, wie dir zumute ist. Und ich werde Mr. Townsend morgen empfangen. Dafür sei so gut und erwähne niemandem gegenüber, dass du verlobt bist. Morris Townsend machte seine Aufwartung am nächsten Tag in hinlänglich gelassener Haltung. Er schien die Beleidigung vergessen zu haben, für die er 2 Tage zuvor Catherines Mitgefühl erbeten hatte. Ihre kleine Affäre mit meiner Tochter hat sich mit einer Geschwindigkeit zugespitzt, die mich überrascht. Ich gebe zu, dass wir nicht gerade langsam zu einem Einverständnis gekommen sind. Aber das geschah erst, als wir unser Selbst und des anderen sicher waren. Mein Interesse an Ihrer Tochter erwachte gleich, als ich sie das erste Mal sah. Ging das Interesse nicht zufällig Ihrer ersten Begegnung voraus? Sicher hatte ich schon gehört, dass sie ein reizendes Mädchen sei. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, meine Tochter für ein reizendes Mädchen zu halten. Ich weiß nicht, was ich denken würde, wenn ich Ihr Vater wäre. Ich spreche von meinem eigenen Standpunkt. Sie sprechen sehr gut, aber damit ist es nicht getan. Ich habe Catherine gestern deutlich gemacht, dass ich ihre Verlobung missbillige. Das hat sie mich wissen lassen. Ich bin zutiefst enttäuscht, obwohl ich weiß, dass sie mich nicht mögen. Was hat sie darauf gebracht? Der Umstand, dass ich mittellos bin. Das entspricht ungefähr der Wahrheit. Dass sie keine Mittel, keinen Beruf, keine sichtlichen Hilfsquellen oder Anwartschaften haben, reiht sie in eine Kategorie ein, aus der ich keinen Ehemann für meine Tochter, eine unselbstständige junge Frau mit einem großen Vermögen, wählen würde. Sie sind ein völlig mittelloser Mann. Das ist meine Schwäche. Und deshalb glauben Sie, ich wäre gewinnsüchtig? Ich würde nur das Geld Ihrer Tochter wollen? Ich sage lediglich, dass Sie zur falschen Kategorie gehören. Aber Ihre Tochter heiratet schließlich keine Kategorie. Sie heiratet eine Person. Eine Person, der sie gütigerweise sagte, sie liebe sie. Eine Person, die wenig dafür bietet. Die liebevollste Zuneigung und eine lebenslange Ergebenheit. Kann ich denn gar nichts tun, um ihr Vertrauen zu gewinnen? Wenn es etwas gäbe, würde ich Ihnen nur ungern auch noch die Anregung dafür geben, weil begreifen Sie denn das nicht? Weil ich Ihnen gar nicht vertrauen will. Sie halten mich für einen Müßiggänger. Ja, ich habe mein eigenes Vermögen durchgebracht. Ich gestehe das ganz offen. Aber ich versichere Ihnen, ich habe mich geändert. Ich denke nicht an Sie als Schwiegersohn. Mehr nicht. Aber gestatten Sie mir die Frage, wovon Sie jetzt leben. Obgleich ich zugebe, dass diese Frage inkonsequent ist. Ich lebe von den Resten meines Vermögens. Danke. Bereitet Ihnen der Gedanke Vergnügen, Ihre Tochter unglücklich zu machen? Ich finde mich durchaus damit ab, dass sie mich 1 Jahr lang für einen Despoten hält. 1 Jahr lang? Denn also auf Lebenszeit. Sie kann auf die eine wie auf die andere Art unglücklich sein. Sie sind nicht höflich. Sie treiben mich dazu. Sie argumentieren zu viel. Für mich steht sehr viel auf dem Spiel. Nun, was es auch sein mag, Sie haben es verloren. Sind Sie sich dessen so sicher? Sind Sie denn sicher, dass Ihre Tochter mich aufgibt? Wollen Sie mir die Stirn bieten? Nehmen Sie es, wie es Ihnen beliebt, mein Herr. Ich gedenke nicht, Ihre Tochter aufzugeben. Ich freue mich außerordentlich, Sie kennenzulernen. Oh, ich bin gekommen, um Sie dazu zu bringen, unangenehme Dinge zu sagen. Dr. Sloper hatte Morris Townsends Schwester, Mrs. Montgomery, in aller Freimut einen Brief geschrieben und sie hatte ihn beantwortet und eine Zeit angegeben, zu der er in der Second Avenue vorsprechen konnte. Was für ein Herr ist Ihr Bruder? Es ist schwierig, über seinen eigenen Bruder zu sprechen, wenn viel davon abhängt. Für Sie hängt ja nichts davon ab. Ich meine für... Für Ihren Bruder, ich weiß. Ich meine für Miss Sloper. Das ist der springende Punkt. Wenn mein armes Mädchen ihren Bruder heiraten sollte, hängt ihr Glück davon ab, dass er ein guter Kerl ist. Deshalb möchte ich gern, dass Sie etwas Licht auf seinen Charakter werfen. Catherine ist so sanft, so arglos. Sie würde Ihnen leid tun. Ein schlechter Ehemann hätte unendliche Möglichkeiten, Sie unglücklich zu machen. Hat er Ihnen erzählt, dass ich nicht mit ihm einverstanden bin? Ja, das hat er mir erzählt. Ich sagte, ich könne da nicht helfen. Natürlich können Sie das nicht. Aber Sie können mir sagen, dass ich recht habe, mir sozusagen einen Attest ausstellen. Das ist sehr viel verlangt. Meine Tochter hat ein unabhängiges Einkommen von ihrer Mutter von $10,000. Wenn sie einen Mann heiratet, mit dem ich einverstanden bin, erhält sie nach meinem Tod fast doppelt so viel. Ihre Tochter wird unermesslich reich sein. Genau. Das ist das Ärgerliche. Und wenn Morris sie heiraten sollte, dann... Dann würde er Herr über all das Geld? Keineswegs. Er würde Herr über 10.000 im Jahr. Aber jeden Cent meines eigenen Vermögens würde ich meinen Neffen und Nichten hinterlassen. Warum haben Sie eine so große Abneigung gegen Morris? Er kommt mir selbstsüchtig und oberflächlich vor. Woher wollen Sie ihn so gut kennen? Vielleicht sehe ich weniger die Person als den Typ. Sie haben sehr gelitten unter Ihrem Bruder, nicht wahr? Geben Sie Ihrem Bruder Geld? Ja. Und Sie haben ihm nicht viel geben können. Ich bin sehr arm. Ich habe 5 Kinder. Aber glücklicherweise kann ich sie ordentlich aufziehen. Und Ihr Bruder hilft dabei? Er unterrichtet Sie? Ach so, ja. Er unterrichtet Sie in Spanisch. Ihr Bruder weiß natürlich, dass Sie sehr wenig Geld haben. Das habe ich ihm oft gesagt. Aber ich habe mich niemals über ihn beklagt. Sie haben ihn nicht verraten. Aber etwas hätte ich gern als moralische Genugtuung. Ich würde Sie gern sagen hören, er ist scheußlich selbstsüchtig. Sie machen mich unglücklich, Sir. Schließlich ist er mein Bruder und seine Fähigkeiten... Wir müssen ein geeignetes Betätigungsfeld dafür finden. Es ist alles meiner armen Catherine zuliebe. Sie müssen sie kennenlernen und Sie werden es verstehen. Ich würde Ihre Tochter gern kennenlernen. Lassen Sie nicht zu, dass sie ihn heiratet. Catherine hatte Morris Townsend einen 5 Seiten langen Brief geschrieben, in dem sie ihm den Wunsch ihres Vaters mitteilte, ihn nicht wiederzusehen und ihn bat, nicht mehr ins Haus zu kommen. Er möge noch etwas warten und sie nachdenken lassen. Schickt sie mir eine Botschaft oder sonst irgendetwas? Nicht eigentlich eine Botschaft. Ich habe sie nicht darum gebeten, weil ich fürchtete, sie in Erregung zu versetzen. Ich fürchte, sie ist nicht sehr erregbar. Mrs. Lavinia Pennyman war der Meinung, Catherine müsse etwas außerhalb aller Ordnung tun, damit sich die Situation zuspitze. Deshalb wollte sie Morris Townsend sprechen. Unbedingt und allein. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Und gerade darüber möchte ich mit Ihnen reden. Das Schlimmste? Die harte Art meines Bruders. Sie meinen, er wird nie nachgeben? Er kann nur durch vollendete Tatsachen bezwungen werden. Es ist eine Tatsache, dass ich seine Tochter heiraten möchte. Aber das hat ihn durchaus nicht überzeugt. Heiraten Sie erst Catherine und setzen Sie sich dann mit ihm auseinander. Das schlagen Sie vor? Sie meinen, ich soll mit Catherine durchbrennen? Es ist kein Verbrechen, wenn Sie dazu getrieben werden. Und außerdem haben Sie ja mich. War es das, was Sie mir sagen wollten? Ich dachte, Sie würden vielleicht gern mit jemandem sprechen, der Catherine sehr nahe ist. Und Sie würden die Gelegenheit zu schätzen wissen, ihr etwas zu übermitteln. Ich bin Ihnen sehr verbunden, aber ich habe nichts zu übermitteln. Nicht ein Wort? Sagen Sie ihr, sie soll durchhalten. Das ist ein gutes Wort. Ein hochherziges Wort. Es wird Sie für viele Tage glücklich machen. Wenn Sie Catherine auf jede Gefahr hin heiraten, liefern Sie meinem Bruder den Beweis dafür, dass Sie nicht das sind, was er in Ihnen zu sehen vorgibt. Er gibt vor, Sie liebten das Geld. Ich liebe das Geld auch. Wenn Sie ihm zum Trotz heiraten, wird er es als erwiesen ansehen, dass sie nichts von ihm erwarten und bereit sind, ohne das auszukommen. Und so wird er einsehen, dass sie uneigennützig sind, dass er ihnen Unrecht angetan hat, als er meinte, sie wären auf sein Geld aus, und dass es letzten Endes seine Pflicht ist, es wieder gut zu machen. Ihr Bruder hat keine Verpflichtungen mir gegenüber und ich keine ihm gegenüber. Und Catherine? Hat sie keine Verpflichtungen Ihnen gegenüber? So ausgedrückt würde das sehr hart klingen. Ich bin so dankbar für Ihre Liebe. Glauben Sie, dass er sie enterbt, wenn sie mich heiratet? Nicht, wenn er sieht, wie sehr er sich in Ihnen geirrt hat. Sie meinen, was sie auch tun mag. Auf lange Sicht wird sie das Geld erhalten. Es hängt nicht von ihr ab, sondern von Ihnen. Wagen Sie es doch, sich so uneigennützig zu zeigen, wie Sie sind. Und überdies hat Catherine ja noch das Vermögen ihrer Mutter. Glauben Sie, dass bereits ein Testament zu Catherines Gunsten vorliegt? Ich nehme es an. Und Sie glauben, er würde es ändern? Ja, und das dann wieder rückgängig machen. Nur, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Er sagte, er sei jeden Tag bereit, dich zu heiraten. Trotz allem. Wirkte er niedergeschlagen? Er hatte Schatten unter den Augen. Willst du ihn treffen? Oh nein. Warum bist du nur so saft und kraftlos? Hat er das gesagt? Er sagte, er fürchte nur eines, dass du Angst hättest. Angst? Wovor? Angst vor deinem Vater. Ich habe Angst vor meinem Vater. Und ich glaube, es wäre besser, wenn du keine Verabredungen mit Mr. Townsend treffen würdest. Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ich möchte nicht, dass Vater hintergangen wird. In Catherine war ein Entschluss herangereift. Die Uhr schlug 11 und das Haus war in Stille gehüllt. Sie ging zum Arbeitszimmer und klopfte an die Tür. Du hast gesagt, wenn ich noch etwas über Mr. Townsend mitzuteilen hätte, würdest du es sehr gern erfahren. So ist es, meine Liebe. Ich wollte dir sagen, dass ich ihn nicht wiedergesehen habe, dass ich es aber gerne tun würde. Du hast ihn also nicht abgewiesen. Mit einem Mal wäre das getan gewesen. Nein, ich habe ihn gebeten zu warten. Ihr Vater saß da. Den Blick auf sie gerichtet. Du bist ein liebes, aufrichtiges Kind. Komm her zu deinem Vater. Sie ging auf ihn zu und er legte besänftigend seinen Arm um sie und küsste sie dann. Willst du mich ganz glücklich machen? Ich möchte es gern, aber ich fürchte, ich kann es nicht. Du kannst es, wenn du willst. Geht es darum, ihn aufzugeben? Ja. Es geht darum, ihn aufzugeben. Oh, Vater. Hast du kein Vertrauen in meine Weisheit, in meine Liebe, in meine Sorge um deine Zukunft? Vater, ich... Was hat er denn getan? Was weißt du? Er hat nichts getan. Er hat nie etwas getan. Er ist ein selbstsüchtiger Nichtstuer. Ich möchte ihn noch einmal treffen. Nur einmal. Warum? Ich möchte ihm erklären, ihm sagen, er solle warten. Worauf? Bis du ihn besser kennst. Bis du zustimmst. Selbstverständlich, ihr könnt warten, bis ich sterbe, wenn ihr wollt. Ich würde lieber nicht heiraten, als darauf zu warten. Dann liefere mir den Beweis dafür, denn es steht außer Frage, dass du aufgrund deiner Verlobung geradezu auf meinen Tod wartest. Eins kannst du Mr. Townsend sagen, wenn du ihnen widersprichst. Wenn du ohne meine Zustimmung heiratest, hinterlasse ich dir keinen roten Heller. Das wird ihn mehr interessieren als alles andere. Und achte auf seine Antwort. Sie wird nicht höflich sein. Dann, glaube ich, werde ich ihn sprechen. Ganz wie du willst. Er ging zur Tür und öffnete sie, damit sie hinausgehen könne. Es wird nur ein einziges Mal sein. Ganz wie du willst. Er nahm sie beim Arm, führte sie über die Schwelle und schloss hinter ihr die Tür. Catherine hatte Morris sofort einen Brief geschrieben und ihn für den nächsten Tag zu sich nach Hause gebeten. Als Morris vor ihr stand, dachte sie, dass er noch schöner anzusehen war, als sie ihn in Erinnerung hatte. Dann schloss er sie in seine Arme. Du hättest mich nicht so lange warten lassen dürfen. Du hättest dich früher entscheiden sollen, ob du an mir festhalten oder mich aufgeben willst. Oh, Morris, ich habe nie daran gedacht, dich aufzugeben. Willst du mich morgen heiraten? Morgen? Dann nächste Woche. In einem Monat. Ist es nicht besser zu warten? Worauf? Bis wir etwas mehr darüber nachgedacht haben. Und es könnte sein, wenn mein Vater dich erst richtig kennenlernt. Du hast furchtbare Angst vor ihm. Ich glaube ja. Dann liebst du mich nicht. Nicht so, wie ich dich liebe. Du hilfst mir wenig, wenn du so ängstlich bist. Ich wäre stark genug zu warten. Lange zu warten. Catherine sagte das ganz einfach, fügte jedoch die Botschaft ihres Vaters hinzu, dass sie keinen Heller von seinem Vermögen erben würde, sollte sie ohne seine Zustimmung heiraten. Er scheint zu glauben, dass es einen Unterschied macht. Morris bekam einen roten Kopf. Wie jeder junge Mann mit wahrer Absicht bei einer Unterstellung niedriger Gesinnung rot geworden wäre. Es macht auch einen Unterschied. In vielerlei Hinsicht. Wir werden um viele tausend Dollar ärmer sein. Und das ist ein großer Unterschied. Wir brauchen das Geld nicht. Du weißt ja, dass ich selber eine ganze Menge habe. Bist du eigentlich davon überzeugt, dass er für immer daran festhalten wird? Glaubst du nicht, wenn du versuchen würdest, sehr geschickt zu sein und es richtig anzufangen, du könntest ihn dann letzten Endes umstimmen? Ach, Morris. Ich will dich heiraten, sobald du es möchtest. Nachdem Morris Townsend seiner Verlobten Catherine Sloper die Erklärung entlockt hatte, sie würde alle Brücken hinter sich abbrechen, waren ihm gute Gründe bewusst geworden, sie nicht in Anspruch zu nehmen. Er vermied es geschickt, einen Tag festzusetzen, obgleich er bei ihr den Eindruck hinterließ, dass er einen im Auge hatte. Morris hatte keineswegs vergessen, dass Catherine auf jeden Fall ihre eigenen 10.000 im Jahr hatte, doch er hatte eine vollkommen klare Einschätzung seines Wertes, der seiner Ansicht nach durch die erwähnte Summe keinen angemessenen Ausdruck fand. Catherine war der Zustand nicht angenehm. Außerdem sprach ihr Vater kein Wort mit ihr seit dem letzten Gespräch. Sie fasste sich ein Herz. Ich denke, wir werden heiraten. Ich treffe ihn inzwischen recht oft, etwa einmal in der Woche, nicht öfter. Warum nicht dreimal am Tag? Wer hindert euch daran? Ich glaube, wir heiraten ziemlich bald. Heiratest du in den nächsten 4 oder 5 Wochen, Monaten? Ich weiß nicht. Es ist nicht ganz einfach für uns, zu einem Entschluss zu gelangen. Dann schieb es um 6 Monate hinaus und in der Zwischenzeit nehme ich dich mit nach Europa. Ich würde mich freuen, wenn du mitfährst. Es wäre bezaubernd, nach Europa zu fahren. Sehr gut. Also fahren wir. Pack deine Kleider ein. Ich müsste es noch Mr. Townsend sagen. Catherine traf sich mit Morris zu einem langen Spaziergang und sie berichtete ihm unverzüglich von dem Vorschlag ihres Vaters. Sie hoffte, er würde sie davon abhalten. Während sie so dahin spazierten, stellte er ihr eine Unmenge Fragen. Eine davon fiel ihr besonders auf. Sie kam ihr so unpassend vor. Möchtest du gern all die berühmten Dinge da drüben sehen? Ach nein, Morris. Er glaubt, dass all diese Dinge bewirken, dass ich dich vergesse. Meine Liebe, vielleicht schaffen sie das. Bitte sag das nicht. Mein armer Vater wird enttäuscht sein. Aber dann hast du immerhin Europa gesehen. Und womöglich erweicht es deinen Vater. Findest du, es wäre eine Art Betrug? Ich glaube wirklich, es wäre besser, wenn du fahren würdest. Und so lange nicht heiraten? Heiraten, wenn du zurückkommst. Du kannst dein Hochzeitskleid in Paris kaufen. Der Doktor hatte während der ersten 6 Monate ihrer Reise nie mit seiner Tochter über ihre Unstimmigkeit in Bezug auf Mr. Townsend gesprochen. Er wunderte sich nur, dass er nie einen Brief von ihm zu Gesicht bekam. Doch Catherine erreichte seine Post heimlich. In den Briefen von Tante Lavinia. Gegen Ende des Sommers waren sie in einem entlegenen Alpental und hatten eine Wanderung in die Berge gemacht. Sie rasteten auf einem Felsvorsprung, als der Doktor Catherine unvermittelt darauf ansprach. Hast du ihn aufgegeben? Nein, Vater. Schreibt er dir? Ja. 2-mal im Monat. Ich bin sehr ungehalten darüber. Es tut mir leid. Kommst du mit zurück zum Wagen? Gleich. Willst du damit sagen, dass du all die Zeit keinen Fußbreit nachgegeben hast? Ich würde es, wenn ich könnte, Vater, aber ich kann es nicht. Möchtest du an einem solchen Ort wie hier im Stich gelassen werden, um zu verhungern? Was meinst du damit? Das wird dein Schicksal sein. So wird er dich im Stich lassen. Das ist nicht wahr, Vater. Und du solltest so etwas nicht sagen. Es ist nicht wahr. Und es ist nicht recht. Nein, es ist nicht recht, weil du es nicht glauben willst. Aber es ist wahr. Nun komm. Darauf ließ Dr. Sloper seine Tochter weitere 6 Monate in Ruhe. 6 Monate, in denen sie sich ohne Einspruch in die Verlängerung ihrer Reise fügte. Gegen Ende ihrer gemeinsamen Zeit aber sprach er wieder mit ihr. Es war am Abend ihrer Abreise nach New York. Sie hatten im dumpfen Salon eines Hotels in Liverpool zu Abend gegessen. Hörst du noch so oft wie bisher von ihm? Ja. Und schreibt er immer noch vom Heiraten? Oh ja. Aber auch von anderen Dingen. Also, sobald du ankommst, gehst du mit ihm auf und davon. Ich kann es dir vor der Ankunft nicht sagen. Das ist sehr vernünftig. Alles, worum ich dich bitte, ist, dass du es mir bestimmt sagst und mir endgültig Bescheid gibst. Wenn ein armer Mann im Begriff ist, sein einziges Kind zu verlieren, möchte er gern rechtzeitig einen Wink erhalten. Aber Vater, du verlierst mich doch nicht. 3 Tage vorher reichen aus, falls du in der Lage bist, dann ganz sicher zu sein. Er sollte mir dankbar sein, weißt du? Ich habe ein gutes Werk für ihn getan, indem ich dich ins Ausland mitgenommen habe. All die Kenntnisse und der Geschmack, den du dir erworben hast. Vor einem Jahr war dein Horizont vielleicht noch ein wenig hinterwäldlerisch. Wir haben das Schaf für ihn gemästet, bevor er es umbringt. Catherine wandte sich ab und ihr Vater starrte auf die Tür. Nun geh zu Bett. Catherine, meine Liebe, es gibt eine wundervolle Neuigkeit und er hat mich gebeten, sie dir gleich bei deiner Ankunft mitzuteilen. Er ist eine Partnerschaft mit einem Kommissionskaufmann eingegangen. Vor einer Woche wurde alles abgemacht. Oh, ich bin so froh. Es ist viel besser, als jemandem zu unterstehen. Daran ist er ja nicht gewöhnt. Er ist so gut wie sein Teilhaber. Das ist wirklich eine schöne Nachricht. Wie steht es nun mit deinem Vater? Ist er immer noch so unnachgiebig? Er ist, wenn möglich, noch hartnäckiger. Es ist dir also nicht gelungen, ihn auf die Dauer zu erweichen? Das war die Idee von Morris. Aber ich habe es nie versucht. Ich werde Vater nie umstimmen und ich erwarte jetzt nichts mehr von ihm. Es ist mir jetzt gleichgültig. Du bist sehr mutig geworden. Ich habe dir nicht geraten, dein Vermögen zu opfern. Ja? Ich bin mutiger geworden. Und ja, ich habe mich sehr verändert. Es ist ja nicht mein Vermögen. Wenn Morris nicht daran interessiert ist, warum sollte ich es dann sein? Vielleicht ist er ja doch daran interessiert. Er ist um meinetwillen daran interessiert, weil er mir keinen Schaden zufügen will. Aber er weiß es bereits, er muss deswegen nicht besorgt sein. Ich habe ja mein eigenes Geld. Warum bist du eigentlich so widersprüchlich? Vor einem Jahr hast du mir noch geraten, ich solle mich nicht darum bekümmern, Vater zu verärgern, und jetzt scheinst du das gegenteilige Verhalten gut zu heißen. Ich weiß nicht, was du mir vorwirfst. Es sei denn, dass ich an deinem Glück zu sehr Anteil nehme. Du solltest eigentlich zufrieden sein. Nichts hat sich geändert. Nichts außer meinem Gefühl Vater gegenüber. Ich war so wohl erzogen, wie ich nur konnte, aber das ist ihm gleichgültig. Jetzt ist es auch mir gleichgültig. Also sag mir bitte nie wieder, ich solle mich mit meinem Vater auseinandersetzen. Ich werde mich nie mehr mit ihm auseinandersetzen. Ich bin nach Hause gekommen, um zu heiraten. Am Nachmittag des folgenden Tages stellte sich Morris ein. Er betrachtete sie lächelnd. Und Catherine konnte es kaum fassen, dass dieser wundervolle junge Mann ihr ausschließliches Eigentum sei. Ich freue mich sehr, dass du wieder zurück bist. Ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. Ohne abzuwarten, bis er sie danach fragte, erzählte ihm Catherine, dass ihr Vater mit genau derselben Einstellung zurückgekehrt sei. Dass er nicht um eine Handbreit nachgegeben habe. Wir brauchen jetzt nicht mehr auf seine Zustimmung zu warten. Wir müssen ohne sie handeln. Mein armes, liebes Mädchen. Du brauchst mich nicht zu bemitleiden. Es kümmert mich jetzt nicht mehr. Es wäre besser, du würdest es mich bei ihm versuchen lassen. Du würdest es nur noch schlimmer machen. Jetzt würde ich es anders anpacken. Mit mehr Fingerspitzengefühl. Siehst du, die Sache liegt mir im Magen. Ich gebe mich nicht gern geschlagen. Lass es mich mit ihm aufnehmen. Bitte tu das nicht, Morris. Wir dürfen kein Entgegenkommen von ihm erwarten. Wir dürfen überhaupt nichts mehr erwarten. Ich weiß es jetzt. Und ich weiß, warum. Und was bitte ist der Grund? Er hat mich nicht sehr lieb. Was? Er sprach mit mir unmittelbar vor der Abreise aus England. Er hat es mich fühlen lassen. Ich werfe ihm nichts vor, ich sage dir nur, wie es ist. Er liebte und verehrte meine Mutter sehr, das ist der Grund. Sie war wunderschön und sehr, sehr klug. Ich bin ihr ganz und gar nicht ähnlich. Es ist also nicht nur seine Abneigung gegen dich. Nur? Aber seine Abneigung gegen dich macht mir jetzt nichts mehr aus. Ich fühle mich von meinem Vater geschieden. Ihr seid eine eigenartige Familie. Sag bitte nichts Liebloses. Du musst jetzt ganz lieb zu mir sein, Morris, weil ich sehr viel für dich getan habe. Oh, das weiß ich, meine Liebe. Es ist etwas sehr Einschneidendes, derart von seinem Vater geschieden zu werden, wenn man ihn zuvor vergöttert hat. Das hat mich unglücklich gemacht. Oder es hätte mich unglücklich gemacht, wenn ich nicht dich lieben würde. Man kann es erkennen, wenn jemand zu einem spricht, als ob er nur Geringschätzung für einen übrig hätte. So sprach er an diesem Abend mit mir. Es war nicht viel, aber es reichte. Daraufhin habe ich einen Entschluss gefasst. Nie wieder werde ich ihn um etwas bitten oder etwas von ihm erwarten. Wir müssen ganz glücklich miteinander sein, Morris, und wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als seien wir auf seine Versöhnlichkeit angewiesen. Und Morris, du darfst mich niemals geringschätzig behandeln. Auch von Mrs. Pennyman wurde Morris Townsend, der sich während des letzten Jahres am Washington Square wie zu Hause gefühlt hatte, unterrichtet über die verhärtete Haltung des Doktors. Sie brauchen es nicht erneut zu sagen. Ich bin vollkommen im Bilde. Er wird uns niemals auch nur einen Cent überlassen. Ich muss sie aufgeben. Ich glaube, ich verstehe sie. Ich sage es ja auch unmissverständlich genug. Brutal und roh. Wäre es Ihnen nicht möglich, sie etwas vorzubereiten? Zu versuchen, dass sie mich loslässt? Wollen Sie, dass ich es ihr schonend beibringe? Sie dürfen es ihr nicht mitteilen. Aber Sie können... Haben Sie denn vor, sie niemals wieder zu besuchen? Aber nein. Ich komme schon wieder. Doch was nützt es? Es ist so fürchterlich unangenehm. Eine Frau sollte niemals einen Mann krampfhaft festhalten wollen. Catherine wartete darauf, dass Morris, wie man zu sagen pflegt, den Tag festlegte. Nie versuchte sie, ihre freudige Erwartung zu verhehlen. Sein Zögern erschien merkwürdig. Aber er musste irgendeinen Grund dafür haben. Seine Besuche waren kurz, die Gespräche oberflächlich. Manchmal dachte Morris, wenn er einen Streit mit ihr anfangen könnte, würde ihm das womöglich helfen. Es liegt völlig bei dir. Meine Bemühungen um meinen Vater sind zu Ende und abgeschlossen. Meine nicht. Wir müssen alles gemeinsam tragen. Es gibt einiges, was wir nicht gemeinsam tragen können. Zum Beispiel Trennung. Warum sprichst du von Trennung? Ach, das magst du nicht. Dachte ich mir. Jetzt mach mir nur keine Szene. Wohin gehst du, Morris? Fändest du es sehr eigenartig, wenn ich sagen würde, dass ich Geschäfte halber fort muss? Ja, nein. Nicht, wenn du mich mitnimmst. Dich mitnehmen? Zu geschäftlichen Angelegenheiten? Wohin gehst du? Nach New Orleans, um Baumwolle zu kaufen. Ich bin durchaus bereit, dich zu begleiten. Glaubst du vielleicht, ich würde dich in eine Brutstätte des Gelbfiebers mitnehmen? Warum fährst du, wenn dort Gelbfieber herrscht? Es geht darum, $6,000 zu verdienen. Wir brauchen doch keine $6,000. Du denkst zu viel an Geld. Wer im Begriff ist zu heiraten, sollte nicht so viel an Geschäfte denken. Du solltest nicht an Baumwolle denken, du solltest an mich denken. Du hast doch gesagt, dass du keine Szene machst. Aber du machst sie ja. Ich habe dich früher nie um etwas gebeten. Wir haben schon allzu lange gewartet. Du darfst mich nicht tyrannisieren. Ich weiß, dass ich dich unter Druck setze, aber ist das nicht ganz natürlich? Es ist nur für einen Augenblick. In einem Augenblick kannst du eine Menge Schaden anrichten. Versuch doch ruhiger zu sein, wenn ich das nächste Mal komme. Wann kommst du wieder? Am Samstag. Komm doch morgen. Willst du mir vielleicht Bedingungen stellen? Ich wünsche mir so sehr, dass du morgen kommst. Wenn du ruhig bist, dann bist du die Vollkommenheit in Person. Doch wenn du heftig wirst, dann bist du wie ein anderes Wesen. Versprichst du, morgen zu kommen? Bitte, bitte, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich bin kein Nichtstuer. Morris, du willst mich verlassen. Ja, für eine kleine Weile. Für wie lange? Bis du wieder vernünftig geworden bist. In dieser Hinsicht werde ich niemals vernünftig sein. Bedenke, was ich getan habe, Morris. Ich habe alles aufgegeben. Du wirst alles zurückbekommen. Das würdest du nicht sagen, wenn du nicht irgendetwas vorhättest. Was ist das? Was ist geschehen? Was habe ich getan? Was hat dich so verändert? Ich werde dir schreiben. Das ist besser. Weil du nie mehr zurückkommen willst. Es war dies wohl der letzte Leidenschaftsausbruch ihres Lebens. Zumindest ergab sie sich nie mehr einem, von dem die Welt erfahren hätte. Doch dieser war lang und fürchterlich. Sie warf sich auf das Sofa und ergab sich ihrem Kummer. Dem Ersticken nahe und wie gelähmt barg sie den Kopf in den Kissen und schluchzte. Doch aus Furcht, ihr Vater oder Tante Lavinia könnten hereinkommen, setzte sie sich still hin und starrte ins Leere. Dann riss sie sich zusammen und tat, als wäre nichts geschehen. Als am nächsten Tag kein Brief von Morris gekommen war, schrieb Catherine ihm: Willst du mir nicht ein Zeichen geben, dass du es nicht so grausam gemeint hast, wie es am Dienstag schien? Der Brief blieb unbeantwortet. Der zweite Brief war etwas länger. Wenn ich am Dienstag unvernünftig oder argwöhnisch war, wenn ich dich auf irgendeine Weise geärgert oder belastet habe, so bitte ich dich um Verzeihung. Und ich verspreche dir, niemals wieder so töricht zu sein. Ich bin genug gestraft und ich kann es nicht verstehen. Lieber Morris, du bringst mich um. Mrs. Pennyman verging fast vor Neugier, was geschehen war. Sie suchte ständig den Kontakt zu Morris Townsend. Doch er antwortete ihr ebenso wenig wie seiner ehemaligen Verlobten. Dann versuchte sie, mit Catherine ins Gespräch zu kommen. Sei endlich vernünftig und folge dem Rat der Weltklugheit und füge dich praktischen Gesichtspunkten. Was redest du? Ich halte es für das Beste, dass du deine Zustimmung gibst zu einer Trennung. Trennung? Was weißt du von einer Trennung? Wir müssen Ergebenheit lernen. Ergebenheit in was? In eine Abänderung unserer Pläne? Meine Pläne haben sich nicht geändert. Aber die von Mr. Townsend. Was meinst du damit? Ja, also, wenn er dir nichts gesagt hat. Was deutest du da an und womit drohst du mir? Ist eure Verlobung denn nicht aufgelöst? Meine Verlobung? Nicht im Geringsten. Oh, in diesem Fall bitte ich um Entschuldigung. Ich habe wohl zu früh gesprochen. Zu früh oder zu spät? Du redest töricht und grausam. Was ist vorgefallen? Nichts ist vorgefallen. Außer, dass ich ihn immer noch mehr liebe. Tante Lavinia, wo ist er hingegangen? Ist er in New Orleans? Meine liebe Catherine, wenn man sich einmal auf eine Trennung geeinigt hat, dann ist es umso besser, je weiter er weggeht. Geeinigt? Hat er sich denn mit dir darüber beraten? Sicher. Dann hast du ihn so verändert. Ich hatte befürchtet, du kannst alles verderben. Ich wünschte, du hättest nie mit ihm über mich gesprochen. Wir haben niemals von etwas anderem gesprochen als von dir. Und ich bin überzeugt, wenn ich nicht gewesen wäre, hätte er niemals dieses Haus betreten. Ich wollte, er hätte dieses Haus niemals betreten und ich hätte nie davon erfahren. Alles wäre besser als das jetzt. Du bist ein höchst undankbares Mädchen. Ich bin nicht undankbar, sondern sehr unglücklich. Es ist sehr schwer, für das hier dankbar zu sein. Kannst du mir bitte sagen, wo er ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wir stehen nicht in Kontakt. War es dann sein Vorhaben, alles abzubrechen? Er ist zurückgeschreckt. Es fehlte ihm an Mut, aber an dem Mut, dir zu schaden. Er konnte es nicht über sich bringen, dir den Fluch deines Vaters zuzuziehen. Hat er dich gebeten, mir das zu sagen? Er hat mich alles Mögliche zu sagen gebeten. Alles so feinfühlig und umsichtig. Und er hat mich auch gebeten, dir zu sagen, er hoffe, du würdest ihn nicht verachten. Das tue ich nicht. Bleibt er denn ewig weg? Oh, ewig ist eine lange Zeit. Dein Vater wird ja vielleicht nicht ewig leben. Vielleicht nicht. Ich bin überzeugt. Du begreifst, du verstehst, Morris, selbst wenn dir das Herz blutet. Du hältst ihn zweifellos für übergewissenhaft. Der Ansicht bin ich auch. Aber ich respektiere seine Bedenken. Worum er dich bittet, ist, dass du das auch tust. Dann war es also ein regelrechter Plan. Er hat vorsätzlich gebrochen. Er hat mich aufgegeben. Er hat mich verlassen. Hast du denn nicht mich? 2 Tage später erhielt Catherine endlich den schon lange versprochenen Brief von Morris Townsend, geschrieben in Philadelphia. Er versicherte, dass er nie mehr zwischen ihr edelmütiges Herz und ihre glänzenden Aussichten und ihre Pflichten als Tochter treten werde. Scharf trafen sie die Bitterkeit des Inhalts und das Nichtsagende des Tons. Auch damit war sie allein. Und es half ihr lediglich der Entschluss, niemals das Mitgefühl ihres Vaters zu beanspruchen. Catherine hatte sich völlig in sich zurückgezogen. Sie wurde von Männern umworben, die dem Doktor durchaus willkommen gewesen wären, aber seine Tochter ging nicht auf das Werben ein. Sorgenvoll fragte er sich, warum heiratet sie nicht? Indessen wurde Catherine eine vortreffliche alte Jungfer. Sie kümmerte sich um wohltätige Einrichtungen wie Asyle und Krankenhäuser. Sie war beliebt bei der Jugend und wurde schließlich zu einer unentbehrlichen Persönlichkeit bei allen seriösen Veranstaltungen. Mrs. Pennyman begleitete ihre Nichte dabei mit Interesse und einer gewissen Vorsicht, denn 17 Jahre lang erwähnte sie niemals den Namen von Morris Townsend. Catherine war jetzt fast 40 Jahre alt. Für ihren dickköpfigen und misstrauischen Vater aber existierte noch eine offene Frage. Ich hätte gern, dass du mir etwas versprichst, ehe ich sterbe. Warum sprichst du vom Sterben? In meinem Alter kann der Tod schnell kommen. Versprich mir, Morris Townsend nicht zu heiraten, wenn ich nicht mehr bin. Warum sprichst du von ihm? Er schaut sich wieder nach einer Frau um, nachdem er eine gehabt hat und sie wieder losgeworden ist. Wie, weiß ich nicht. Er war unlängst in New York. und im Hause deiner Cousine. Sie hat nichts davon erzählt. Er ist fett und kahl geworden und hat kein Vermögen erworben. Doch ich kann mich nicht darauf verlassen, dass diese Tatsachen ausreichen, dein Herz gegen ihn zu wappnen. Darum bitte ich dich um das Versprechen. Ich glaube nicht, dass ich das versprechen kann. Es wäre mir eine große Genugtuung. Du verstehst nicht. Ich kann das nicht versprechen. Ich bitte dich aus einem bestimmten Grund. Ich bin dabei, mein Testament zu ändern. Ich kann es nicht versprechen. Du bist höchst eigensinnig. Ich glaube nicht, dass du mich verstehst. Dann erklär es mir. Ich kann es nicht erklären. Und ich kann es nicht versprechen. Verdammt. Ich hatte keine Ahnung, wie eigensinnig du bist. Ein Jahr später starb Dr. Sloper, der, ebenso eigensinnig wie seine Tochter, sein Testament tatsächlich geändert hatte. In drastischen Worten drückte er immer noch seine Empörung über Mr. Townsend und seine unredlichen Absichten aus. Und um seine Tochter vor einem dummen Rückfall zu schützen, erhielt sie nur noch ein Fünftel seines ursprünglich ihr zugedachten Vermögens. Der Rest ging an verschiedene Krankenhäuser und medizinische Fakultäten. Sie ist von Seiten ihrer Mutter ausreichend versorgt, da sie nie mehr als einen Bruchteil ihres hiervon stammenden Einkommens ausgegeben hat, sodass ihr Vermögen bereits mehr als ausreichend ist, um jene skrupellosen Abenteurer anzulocken, die sie nach meiner Überzeugung, zu der sie mir allen Grund gibt, unbeirrbar weiterhin für eine reizvolle Menschensorte hält. Selbstverständlich wirst du das Testament unverzüglich anfechten, Catherine. Oh nein, es gefällt mir sehr gut. Ich wünschte lediglich, es wäre etwas anders ausgedrückt. Catherine liebte das große alte Haus und hatte die Absicht, den Rest ihres Lebens am Washington Square und in Mrs. Pennymans Gesellschaft zu verbringen. Denn sie war davon überzeugt, wie lange sie auch leben mochte, ihre Tante würde mindestens ebenso lange leben. Catherine, ich möchte dir etwas sagen, was dich überraschen wird. Ich habe Morris Townsend gesehen. Ich hoffe, er war wohlauf. Ich weiß nicht, er hat sich stark verändert. Er möchte dich sehr gerne sehen. Ich möchte ihn lieber nicht sehen. Er hat als erstes nach dir gefragt. Er hatte gehört, dass du nie geheiratet hast. Das hat ihn offenbar sehr interessiert. Er sagt, du seist das einzig wahre Liebeserlebnis seines Lebens gewesen. Bitte führe dieses Thema nicht weiter aus. Interessiert es dich denn nicht? Es tut mir weh. Er möchte dich so gerne sehen. Bitte nicht, Tante Lavinia. Ein schwerer Schlag hatte Catherine getroffen. Als hätte sich auf einmal der Abgrund der Vergangenheit aufgetan und eine gespenstische Gestalt wäre hervorgestiegen. Es gab Dinge, von denen sie geglaubt hatte, sie überwunden zu haben, Gefühle, die sie für erloschen hielt, bis Mrs. Pennyman sie wieder entfacht hatte. Sie zitterte, und ihr Herz pochte so stark, dass sie es spüren konnte. Dann, auf einmal, während sie darauf wartete, dass ihre Ruhe zurückkam, brach sie in Tränen aus. Doch ihre Tränen liefen ganz still. Mr. Townsend wünscht inständig, dich zu sehen, Catherine. Er glaubt, wenn du wüsstest, wie sehr und warum er es wünscht, würdest du zustimmen? Es kann keinen Grund dafür geben. Keinen guten Grund. Sein Glück hängt davon ab. Ist das kein guter Grund? Nicht für mich. Mein Glück hängt nicht davon ab. Mrs. Pennyman hatte Morris Townsend empfohlen, einfach in das ihm bekannte Haus am Washington Square zu kommen. Am nächsten Tag stand er bereits vor Catherine. Doch wie konnte sie ihn willkommen heißen? Sie bat ihn nicht, Platz zu nehmen. Sie schaute ihn an. Er war es und war es wieder nicht. Er war der Mann, der alles für sie bedeutet hatte. Und doch bedeutete dieser Mensch ihr jetzt nichts mehr. Ja, seine Gegenwart war ihr unangenehm. Und sie wünschte, er würde gehen. Catherine. Du hättest nicht kommen sollen. Hast du meine Botschaft nicht erhalten? Lass es mich erklären. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Vielleicht nicht für dich, aber für mich? Es wäre mir eine große Freude. Catherine, ich habe nie aufgehört, an dich zu denken. Hast du noch etwas Wohlwollen für mich übrig? Warum fragst du mich das? Weil es seit vielen Jahren der sehnlichste Wunsch meines Lebens war, dass wir wieder Freunde würden. Das ist unmöglich. Wieso? Nicht, wenn du es zulässt. Ich will es nicht zulassen. Und bitte, komm nicht wieder. Niemals? Es ist unangebracht von dir. Ach, liebste Freundin, du tust mir Unrecht. Wir haben doch nur gewartet. Und jetzt sind wir frei. Du hast mich schlecht behandelt. Nicht, wenn du es recht bedenkst. Du hast dein friedliches Leben mit deinem Vater zusammen gehabt. Und ich habe es nicht über mich gebracht, dir das zu rauben. Catherine, hast du mir denn nie verziehen? Ich habe dir schon vor Jahren verziehen. Aber es ist nutzlos für uns, Freunde sein zu wollen. Nicht, wenn wir die Vergangenheit vergessen. Wir haben ja noch eine Zukunft, Gott sei Dank. Ich kann nicht vergessen. Ich habe es jahrelang nicht vergessen. Du hast mich allzu schlecht behandelt. Ich kann mich nicht wieder darauf einlassen. Es war zu schwer. Es hat einen großen Wandel in meinem Leben verursacht. Du bist verärgert. Nein, ich bin nicht verärgert. Verärgerung hält nicht über Jahre an. Aber es gibt andere Verletzungen, die bleiben dauerhaft, wenn sie tief waren. Doch darüber kann ich nicht sprechen. Warum hast du eigentlich nicht geheiratet? Du hast doch gute Gelegenheiten gehabt. Ich wollte nicht heiraten. Ja. Du bist wohlhabend, du bist frei. Du hattest nichts dabei zu gewinnen. Ich hatte nichts dabei zu gewinnen. Nun, ich hatte gehofft, wir hätten doch noch Freunde sein können. Ich hatte vor, dir als Antwort auf deine Botschaft, wenn du die Antwort abgewartet hättest, durch meine Tante sagen zu lassen, dass es sinnlos ist, mit dieser Hoffnung zu kommen. Also dann, lebe wohl. Sie wandte sich ab und blieb so stehen. Noch ein paar Augenblicke, nachdem sie ihn die Zimmertür hatte schließen hören. Dann hatte Catherine ihre Häkelarbeit wieder aufgenommen und sich damit niedergelassen. Gewissermaßen fürs Leben. Washington Square von Henry James. Aus dem Englischen von Karl-Ludwig Nikol. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Es spielten Dr. Austin Sloper, Ulrich Pleitgen, Catherine Sloper, Maike Droste, Mrs. Lavinia Penniman, Dorte Lisewski, Morris Townsend, Oliver Urbanski, Mrs. Elizabeth Almond, Nina Weniger, Mrs. Montgomery, Karina Plachetka, Erzähler Ulrich Nöten. Dramaturgie Thomas Fritz. Ton Holger König. Schnitt Holger Klimchen und Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Silke Hildebrandt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014.